Halleluja. Also, nehmt Platz. Jetzt geht's los mit der zweiten Stunde. Halleluja. Könnt ihr noch? Ja. Gut, dann nehmt die Plätze ein. Halleluja. Halleluja. Wir hatten uns das letzte Mal schon damit beschäftigt, dass Gott in uns als Menschen und erst recht als Kinder Gottes, wenn wir Jesus aufgenommen haben, dass er in uns die Fähigkeit hineingelegt hat, mit ihm zu träumen, um Vision für unser Leben zu empfangen. Wie viele von euch wollen Vision für ihr Leben haben? Halleluja. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass es absolut notwendig ist, dass jeder Gläubige Vision für sein Leben hat. Ja? Ich habe das Zitat vorgelesen von T.L. Osborne, was ich ein super Zitat finde. Ich glaube, ich habe es auch sogar in meinem Buch drin zitiert, der gesagt hat, bevor du geboren wurdest, existiertest du in seinen Gedanken, also in den Gedanken Gottes, in seinem Plan. Er wusste, dass dich die Welt jetzt in dieser Zeit braucht. Er plante dich für eine besondere Aufgabe, die niemand außer dir hier auf Erden erfüllen kann, denn niemand kann das tun, was du auf Erden tun sollst. Halleluja. Mit anderen Worten, es geht darum, dass Gott einen einzigartigen Plan für dein Leben hat und es geht darum, dass du diesen einzigartigen Plan entdeckst und beginnst darin zu wandeln, weil das die Methode Gottes ist, um durch dich diese Welt zu verändern. Er hat niemand anders als dich, um diese Welt zu verändern, in einer einzigartigen Weise. So wie er durch dich die Welt verändern will, will er sie durch keinen anderen verändern. Er hat nicht jemand anders, der genau das Gleiche tun kann. Also manchmal sagen ja Leute, ja, okay, jemand anders hat den Auftrag nicht akzeptiert, dann habe ich ihn angenommen. Das kann schon sein, verstehst du, dass Leute zum Beispiel zu einem evangelistischen Dienst Nein sagen und dann sucht Gott sich einen anderen. Und trotzdem ist es so, dass der evangelistische Dienst, den dann der andere tut, nicht der gleiche ist, wie den der getan hätte, den er zuerst gefragt hat. Verstehst du, man kann nicht sagen, es gibt keine Kopien im Reich Gottes, verstehst du? Es ist nicht so, wenn jetzt, was weiß ich, zum Beispiel Reinhard Bonnke sagt, okay, es gab vor mir noch zwei andere, die den Auftrag nicht akzeptiert haben von Gott, dann kann das sein, in der Hinsicht, als dass Gott eine Ernte vorbereitet hatte in Afrika und er brauchte jemand, um diese Ernte einzubringen mit evangelistischen Methoden, an Evangelisten mit anderen Worten, kann sein, dass es da welche gab, die Nein gesagt haben zu diesem Auftrag und trotzdem ist es so, dass so wie Reinhard Bonnke nachher diesen Auftrag getan hat, ist es einzigartig und es hätte kein anderer tun können. Das heißt, du bist nie Gottes zweite Wahl, sondern du bist immer Gottes einzigartige Wahl. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat einen einzigartigen Plan für dich. Und es geht darum, dass du diesen maßgeschneiderten Plan herausfindest. Weißt du, du bist auch nicht, verstehst du, das will ich dir damit sagen, du bist auch nicht einfach irgendein Roboter, der in irgendeinem Plan geht, den Gott designt hat und sagt, okay, gut, wer sagt jetzt ja, also bumm, hast du hier den Plan und dann bist du irgendwie wie so ein Roboter, der halt gemäß diesem Plan irgendwie funktioniert, sondern das Wort Gottes sagt, dass er in dir, sag mal in mir, dass er in dir das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Das heißt, er sorgt dafür, dass das, was er in dich ganz spezifisch hineingelegt hat, aktiviert wird, um seinen Plan zu erfüllen. Er arbeitet mit dir zusammen, mit deiner menschlichen Natur auch. Du bist Geist, aus Gott geboren, wenn du Jesus aufgenommen hast und trotzdem hast du noch eine Seele. Und diese Seele ist nicht schlecht, sie muss nur dem Geist untergeordnet sein. Und Gott benutzt diese Seele als Brücke, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, als Brücke in diese Welt hinein. Er möchte über diese Brücke deiner Seele diese Welt verändern. Das heißt, er führt seinen Plan in einer einzigartigen Weise aus mit deiner einzigartigen Seele. So wie deine Seele tickt, so geht er darauf ein und so gebraucht er deine Seele, um diesen Plan Gottes hervorzubringen. Deswegen wirst du, und wir wollen ja heute das aktivieren, auch das Erkennen der Vision Gottes für unser Leben. So gibt es letztendlich drei wesentliche Kanäle, auf denen diese Vision Gottes zu dir kommen kann. Und alle drei haben etwas mit deiner Seele letztendlich zu tun. Nämlich erstens, Gott kann zu dir reden, indem er etwas vor dein inneres Auge stellt in Form einer Sicht, in Form von etwas, was du siehst. So wie er zu Abraham gesagt hat, komm und sieh die Sterne, komm und sieh den Sand am Meer. Es kann auch natürlich eine innere Vision sein. Es muss nicht was sein im Äußeren, was du siehst, sondern eine innere Vision. Aber eine Fähigkeit, die deine Seele hat, ist, Dinge zu visualisieren. Ich meine, oder wer von uns hat die nicht? Ja? Also ich meine, mach einfach einen Test, ja? Schließ deine Augen und ich sage Apfel. In dem Moment siehst du einen Apfel. Richtig, oder? Oder wer hat jetzt eine Birne gesehen? Okay, Geist der Rebellion. Amen. Du hast die Fähigkeit, dir Dinge vorzustellen. Du hast die Fähigkeit, Dinge zu sehen. Und Gott möchte diese Fähigkeit gebrauchen. Ja, er möchte sie sogar entwickeln. Er möchte sie entfachen. Er möchte, dass sie stärker wird. Und irgendwann, ohne dass du dich versiehst, plötzlich ist dein Sehen nicht einfach nur, okay, schließ die Augen, denke Apfel und dann sehe ich einen Apfel, sondern plötzlich merkst du, wie der Heilige Geist dein Sehen übernimmt und du beginnst, Dinge zu sehen im Geist, wo du vielleicht zuerst so denkst, ach, das stelle ich mir alles vor. Aber im nächsten Moment merkst du, oh, das war total übernatürlich. Also das ist, ich meine, das ist jetzt ein Seitenpfad natürlich, auf den ich jetzt heute nicht näher eingehe, aber das ist letztendlich ein Weg, wie du in das Säen göttlicher Visionen hineinkommen kannst. Generell, wenn du mehr säen möchtest im Geist, es beginnt mit einer Vorstellung. Es beginnt immer im Natürlichen und es endet im Übernatürlichen. Weißt du, Paulus hat nur gesagt, beginnt nicht im Geist und endet im Fleisch, aber es ist nichts dagegen zu sagen, im Fleisch zu beginnen und im Geist zu enden. Amen. Das heißt, das will ich dir damit sagen. Gott gebraucht deine natürlichen Fähigkeiten. Deine Fähigkeit, etwas zu visualisieren. Und genauso gebraucht Gott auch deine natürliche Fähigkeit, dir etwas zu erdenken. Ja? Wie viele von euch haben schon mal gedacht? Ich meine, wie viele von euch hatten schon Momente, wo sie nicht gedacht haben? Das wäre wahrscheinlich die bessere Frage. Das heißt, du hast die Fähigkeit als Mensch, hast du die Fähigkeit, dir Gedanken zu machen. Das heißt ja so, er macht sich Gedanken. Die Frage ist immer, welche Gedanken machst du dir? Und wo kommen die Gedanken her? Wenn du deine Gedanken Gott unterordnest, dann kann Gott deine Fähigkeit zu denken benutzen, um zu dir zu reden. Du kannst etwas hören in deinen Gedanken. Zum Beispiel, als Gott Jeremia als Propheten berufen hat, da heißt es einfach, und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia und er sagte zu ihm, von Mutterleib an habe ich dich berufen, zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt. Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Wie geschah es denn zu ihm? Er hat einfach die Stimme Gottes gehört. Wenn die Bibel sagt, geschah zu ihm, dann ist damit nicht unbedingt gemeint, dass er die hörbare Stimme Gottes gehört hat. Sondern wenn es wirklich die hörbare Stimme Gottes ist, dann sagt es die Bibel meistens. Zum Beispiel bei Mose im Dornbusch, ja, aus dem Dornbusch. Ja, da war es klar, da war es die hörbare Stimme. Aber als das Wort des Herrn zu Jeremia geschah, heißt es einfach nur, Gott hat einfach die Fähigkeit, die gedanklichen Fähigkeiten von Jeremia benutzt, um sein Wort in ihn hineinzulegen. Und Jeremia wusste, Gott hat zu mir gesprochen. Einfach durch seine Gedanken. Ja? Seine scheinbar menschlichen Gedanken. Und trotzdem war es so, da war etwas dabei. Deswegen heißt es geschah. Er hat gleichzeitig gespürt, oh, das ist anders als mein Gedanke, als ich vorher noch gedacht habe, oh, was gibt's heute zum Essen? Das ist eine andere Ebene der Gedanken. Amen. Oder der Gedanke, oh, hoffentlich habe ich die Herdplatte zu Hause ausgemacht. Das ist eine andere Ebene der Gedanken. Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Das heißt, da war eine Klarheit in seinen Gedanken, wo er spürte, da ist etwas drauf. Er merkte, ja, da ist etwas. Und damit sind wir schon eigentlich bei der dritten Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, nämlich indem er in unseren Empfindungen etwas tut. Ja, indem, weißt du, manche Leute sind stark visuelle Typen. Ja. Manche Leute sind Typen, die gut Gedanken hören können, die einfach Gedanken, Wumm, kriegen einen Input, schreiben es auf, Gedanken. Und andere, die haben einfach ein Empfinden, so ein inneres Empfinden. Ja, so ein, oh, da zieht es mich hin, oh ja, das würde ich gern haben. Und dann musst du dir erst überhaupt Gedanken machen, wie du das ausformulierst. Aber das, was du als erstes hast, ist wie so ein Empfinden. Ja. Das ist auch das Wort des Herrn geschieht. Amen. Das Wort des Herrn geschieht durch dein Empfinden. Ja, er bewirkt das Wollen in dir. und das Vollbringen. Das heißt, er gebraucht deine menschliche Fähigkeit, dir etwas zu wünschen. Wie von euch haben sich schon mal was gewünscht? Also hast du die Fähigkeit, dir etwas zu wünschen. Ja, schon ein kleines Kind hat die Fähigkeit, sich etwas zu wünschen. Also es ist nicht schwer, sich etwas zu wünschen. Und Gott gebraucht deine Fähigkeit, dir etwas zu wünschen, um seine Vision in dein Herz zu legen. Um seinen Plan in dein Herz zu legen. Halleluja, ist das nicht gut? Sag mal, Gott ist noch viel besser, als ich dachte. Weißt du, Gott vergewaltigt dich nicht. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe mit dem Roboter, indem er dir einfach irgendeinen Plan überstülpt und ganz egal, ob du das jetzt willst oder nicht, ist ihm vollkommen wurscht. Das ist der Plan, Vogel friss oder stirb, ob du es willst oder nicht, spielt keine Rolle. Nein, Gott möchte mit deinem Wollen, deinem Wünschen, deiner Vorstellungskraft und deiner Denkfähigkeit zusammenarbeiten, um seinen Plan für sein Leben, für dein Leben zu bewerkstelligen. Amen. Das ist Philipper 2. 13. Ja. Du kannst es sehen bei Abraham, das hatten wir das letzte Mal als Beispiel. Gott hat diese Vision, diesen Traum in sein Herz gelegt, indem er es ihm im Äußeren gezeigt hat, indem er es ihm visuell gezeigt hat. Ja, das war visuell, hat es ihm gezeigt und dann hat er es immer vor seinen Augen gehabt. Ja. Ein Schlüssel, wie die Visionen Gottes in deinem Leben zustande kommen, ist, dass du es dir immer wieder vor Augen hältst. Ja, wenn wir heute etwas hier in unser Traumbuch reinschreiben, das ist jetzt nicht mein offizielles Traumbuch, das ist heute nur ein Ersatzbuch, ich werde es dann übertragen, aber mein eigentliches Traumbuch, das ist so groß, deswegen habe ich es jetzt heute nicht mitgebracht. Und außerdem ist da nicht mehr so viel Platz, da muss ich auch was Neues reinkleben wieder. Aber wenn du jetzt heute dein Traumbuch mitgebracht hast und Dinge da hineinschreibst, weißt du, dann ist wichtig, dass dieses Traumbuch nachher nicht auf deinem Regal liegt und dort verschimmelt, sondern dass du es dir immer wieder vor Augen hältst. Ja? Weil das Wort sagt, das ist das Prinzip Gottes, Sprüche 23,7 heißt es, wie das Herz eines Menschen denkt, so geht er oder so wird er. Also das, was du beständig vor deinem Auge hast. Weißt du, das ist der Grund, warum manche Leute sagen, ja, vor 20 Jahren hat ein Prophet irgendetwas in mein Leben hineingesprochen und ist nicht zustande gekommen. Und wenn ich dann frage und sage, ja, hast du es denn bewegt die letzten 20 Jahre? Dann sagen sie, naja, ich habe halt immer mal wieder geguckt, ob es zustande kommt. Verstehst du? Aber es geht nicht darum, um zu gucken, ob es zustande kommt, sondern es geht darum, es dir vor Augen zu halten, es zu bewegen, es mit Glauben zu verbinden. Das nächste Mal werde ich noch etwas ausführlicher darüber sprechen, was wir damit machen, mit dem, was wir empfangen haben. Aber eins ist definitiv wichtig, du musst es vor Augen haben. Ja? Es muss präsent sein in deinem Leben, es muss irgendwie abrufbereit sein. Wenn jemand dich nachts weckt und sagt, was ist der Traum für dein Leben, dann solltest du nicht einer sein, der sagt, weiß ich auch nicht, was der Herr will. Das ist immer schnell eine fromme Floskel parat. Kein Christus um irgendeine religiöse Floskel verlegen. Aber weißt du, das bringt dich nicht viel weiter. Verstehst du? Das ist super. So beginnst du bei deiner Bekehrung. Du sagst, okay, Herr, dein Wille geschehe mit meinem Leben. Du bist mein Herr. Wir haben es vorher gehört. Wir machen ihn zum Herr unseres Lebens. Damit unterordnen wir unseren Willen seinem Willen. Aber dann sollte die Zeit kommen, wo du mehr und mehr seinen Willen für dein Leben auch erkennst, beziehungsweise in deinem Herzen spürst und beginnst, diesen Willen zu bewegen und damit darauf zuzugehen. In dem Moment, wo du es innerlich bewegst, gehst du schon darauf zu. Das ist das Geheimnis. Was du innerlich bewegst, das ziehst du an. Manuela hat vorher das gesagt in Bezug auf evangelistische Gespräche. Wenn du dein Herz vorbereitest dafür, wenn du sagst, so, heute werde ich ein evangelistisches Gespräch haben und der Erste, der kommt und sagt, ich bin krank, für den werde ich beten, dann stellst du dir das innerlich schon vor, du bereitest dich darauf vor und weißt du was, du ziehst diese Situation dann an. Amen. Du ziehst es an. Aber wenn du morgen schon aufstehst und sagst, oh, heute lasst mich alle in Ruhe, ich will überhaupt nichts wissen, dann ziehst du wahrscheinlich auch wenig Situationen an. Verstehst du? Das heißt, worauf du zugehst, das ziehst du an. Wenn du innerlich voller Ängste bist, dann ziehst du die Dinge, vor denen du Angst hast, an. Das sagt auch das Wort Gottes. Preist den Herrn, dass Furcht nicht in der Liebe ist. Amen. Sondern die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Hiob hat gesagt, wovor mir graute, das kam über mich. Ja? Mit anderen Worten, seine Ängste haben Dinge angezogen. Weißt du, du solltest dir keine negativen Vorstellungen machen, was alles sein könnte, weil auch das hat Kraft. Amen. Im 1. Mose 11, da hatten die Leute damals, das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel, Da waren diese Leute, sagt das Wort, waren in ihrem Herzen böse und sie wollten sich über Gott erheben und sie haben sich eins gemacht, ja, und haben gesagt, so, lasst uns einen Turm bauen, größer als alles andere und lasst uns ein Denkmal setzen, was für tolle Leute wir sind, ja. Ich meine, damals wussten sie noch nicht, dass sie in einem Universum leben, das 93 Milliarden Lichtjahre groß ist und dass da eigentlich so ein Türmchen lächerlich ist, egal wie hoch er ist hier auf der Erde. Aber okay, sie dachten, sie machen was ganz Großes. Aber dann sagt das Wort, oder Gott sagt dann im Wort, als er sie sieht, wie sie eins sind und wie sie entschieden sind, sagt er, jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Was sie zu tun ersinnen, wird ihnen nicht unmöglich sein. Wenn du nur genug entschieden bist, wenn es nur präsent genug ist in deinem Innersten, wenn dein Geist, deine Seele, dein Körper übereinstimmen, eins sind über eine Sache, was auch immer du ersinnst, ist dir möglich, wenn es sogar im Bösen möglich ist. Damals war es ja nicht der Plan Gottes. Und trotzdem hat Gott gesagt, ich kann es auch nicht ändern, es ist unmöglich. Das Einzige, was ihm noch übrig blieb, war, sie so zu verwirren durch die Sprachenverwirrung, das ist ja dann die sogenannte babylonische Sprachenverwirrung, Sprachengewirr. Ja. Das war die einzige Möglichkeit. Aber solange sie eins waren, solange sie klar waren, solange sie ausgerichtet waren, sagt er, nicht mal ich kann verhindern, dass sie diesen Blödsinn machen. Amen. Wie viel weniger kann der Teufel irgendetwas hindern in deinem Leben, wenn du nur entschieden bist? Hast du mal drüber nachgedacht? Also ich meine, hier ging es ja um Gott. Und Gott hat gesagt, ich kann es nicht verhindern. Wenn du göttliche Dinge ersinnst, auf göttliche Dinge sinnst und für göttliche Dinge entschieden bist, glaubst du dann, dass es irgendeinen Teufel in der Welt gibt, dass irgendein Dämon so groß ist und so stark ist, um dich zu hindern? Nein, gibt's nicht. Weißt du, egal wie der sich gebärdet, egal wie unmöglich der irgendetwas scheinen mag, egal wie sehr du das Gefühl haben magst, dass du zwischendurch mal gegen eine Wand läufst oder was auch immer. Weißt du, am Ende, wenn du es dir vor Augen hältst, wenn du entschieden bleibst, wenn du drauf bleibst, am Ende wirst du es bekommen. Amen. Am Ende wird es sich erfüllen. Halleluja. Manchmal braucht es diese Zeit. Heute werden wir Dinge uns zeigen lassen von Gott für bestimmte Zeiträume. Ich werde euch einen kürzeren Zeitraum sagen und einen längeren Zeitraum. Einfach den längeren Zeitraum, ich kann es auch jetzt schon sagen, der längere Zeitraum ist 5 Jahre, sage ich mal. Weil mit 5 Jahren, das ist meistens für, ich sage einfach deswegen 5 Jahre, nicht weil wir das dann dogmatisch nehmen und dass du dann in 5 Jahren genau sagen kannst, so ist jetzt aufs Datum genau passiert, sondern es geht einfach darum, mit 5 Jahren hast du einen Zeitraum, wo du sagen kannst, okay, gut, das ist etwas mehr, als ich jetzt so spontan überblicken kann. Das ist mehr so eine Fernvision. Du könntest auch 10 Jahre nehmen, aber das ist dann vielleicht schon wieder zu fern. Da denkst du, ohoho, was ist in 10 Jahren? Keine Ahnung, Jesus ist wieder gekommen oder sonst was. Also 5 Jahre ist einfach ein Zeitraum für in eine gewisse Ferne, wo du sagen kannst, ja gut, das habe ich jetzt nicht völlig im Überblick. Ja? Also eine Fernvision. Und dann gebe ich dir als zweiten Zeitraum den Zeitraum 2 Jahre. Ja? Weil 2 Jahre ist etwas, so, du kannst auch 1 bis 2 Jahre nehmen, ist etwas, wo du sagen kannst, okay, da gehe ich direkt drauf zu, das ist schon real jetzt, da muss ich jetzt schon anfangen, damit es passiert, verstehst du? Das ist nicht was, das kann ich nicht auf die lange Bank schieben, was in 2 Jahren sein soll, da muss ich mich jetzt schon wirklich, das muss ich jetzt ergreifen, verstehst du? Also, so dass es runtergebrochen wird, einfach auch auf konkrete Dinge, ja, weil was du immer siehst im Wort Gottes ist, es kommt immer darauf an, konkrete Dinge zu sehen. Ja? Sag mal konkrete Dinge. Ja. Weil unkonkrete Dinge kommen auch unkonkret zustande. Wenn was unkonkret ist, kannst du hinterher nicht überprüfen, ob es zustande gekommen ist, weil es war ja unkonkret. Ja? Wenn du einfach nur sagst, okay, der Wille Gottes geschehe, ja gut, dann kannst du in 5 Jahren sagen, war das jetzt der Wille Gottes für mein Leben oder war es nicht? Sagst du, ja, muss der Wille Gottes gewesen sein, weil ich habe ja gesagt, der Wille Gottes geschehe. Aber Vorsicht, muss nicht unbedingt sein. Amen. Es kann sein, dass in den letzten 5 Jahren deines Lebens viel mehr drin gewesen wäre, wenn du Dinge mit Gott geträumt hättest, Dinge empfangen hättest und auf Dinge zugegangen wärst. Amen. Aber macht nichts, du hast immer noch eine Chance. Solange du hier bist, hast du immer noch eine Chance. Und Gott kann Dinge beschleunigen. Gott kann tatsächlich dich Zeit wieder reinholen lassen, die du vielleicht verloren hast irgendwo. Gott kann mit 80 dich aktivieren, dass du mit 85 da bist, wo du sein sollst, obwohl du vielleicht die 40 Jahre vorher geschlafen hast, was auch immer. Das ist alles möglich. Ja, das ist ja das, was Jesus sagte in dem Gleichnis von den Weingärtnern. Auch die, die später zukamen, haben trotzdem den gleichen Lohn bekommen. Amen. Entscheidend ist nur, dass du in dem Moment, wo du einsteigst, dass du entschieden einsteigst. Dass du klar einsteigst und dass du konkret einsteigst. Ja, Hebräer 11, 1 habe ich das letzte Mal gelesen. Der Glaube aber ist eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Das heißt, es geht um konkrete Dinge im Glauben. Ja? Das heißt, der Glaube braucht Dinge, die er konkret sich nehmen kann, um darauf zuzugehen. Okay? Und alles andere ist dann bloße Hoffnung. Und zwar nicht mal Hoffnung im biblischen Sinn, weil Hoffnung im biblischen Sinn ist eine sichere Erwartung. Menschliche Hoffnung ist so, naja, ich hoffe halt, dass es irgendwie gut wird. Oh Herr, ich hoffe, dass du irgendwas Gutes mit meinem Leben machst. Ich hoffe, dass alles immer besser wird. Aber das alleine gibt dir zwar ein gutes Gefühl, ja, gerade so Anfang des Jahres, wenn du dann so eine, gibt es immer so Umfragen Anfang des Jahres, erwarten sie, dass das nächste Jahr besser wird als das letzte. Und meistens 80% der Leute sagen, ja, wird besser. Ja, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Sie sind einfach guter Hoffnung. Ansonsten kann man ja nicht leben. Wenn man nicht irgendwie so eine gewisse Grundhoffnung hat, kann man nicht leben. Aber weißt du, wir als Christen sind zu mehr bestimmt, als nur irgendwie so eine vage Hoffnung zu haben. Sondern Gott hat einen konkreten Plan für unser Leben und wir gehen auf diesen konkreten Plan zu und Gott möchte uns gebrauchen, um konkrete Dinge in dieser Welt zu bewirken. Amen? Amen. Halleluja. Also, was tun wir heute? Wir tun das, ich habe das letzte Mal auch schon zitiert, wir tun das, was Habakuk 2 im Vers 1 sagt, nämlich, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das heißt, wir werden Ausschau halten mit unseren inneren Augen, mit unserem inneren Ohr, also wo es um unsere Gedanken geht, um unser Hören geht, und mit unserem inneren Empfinden, das heißt mit unserem Wollen, mit unserem Wünschen, werden wir Ausschau halten nach Dingen, die er uns zeigt, wo wir in 5 Jahren oder in 2 Jahren, fangen wir an mit 2 Jahren, wo wir in 2 Jahren und dann in 5 Jahren stehen sollen in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Amen. Und das, was wir sehen oder hören oder empfinden, das schreiben wir auf. Warum? Weil Vers 2 sagt, schreibt das Gesicht auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Das ist deswegen eben so wichtig, ich habe es am Anfang schon gesagt, weil du dir die Dinge vor Augen halten musst. Amen. Und weißt du, mit geistlichen Eindrücken ist es so, in dem Moment, wo du sie empfängst, ist es für dich so klar, dass du denkst, wow, das ist ja der Hammer, das vergesse ich nie. Das ist wie mit einem Traum. Du wachst morgens auf, du hattest einen Traum, der war so klar. Aber pass auf, wenn du es nicht sofort aufschreibst, 1 Stunde später ist schon nicht mehr so klar und 2 Stunden später weißt du überhaupt nicht mehr, worum es ging. Ja? Und genau auf dieser Ebene, weißt du, Gott spricht dir zu deinem Geist. In dem Moment, wo er deinen Geist berührt, ist es so klar, das ist wie puh, Offenbarung, total klar. Aber lerne die Disziplin, wenn du aktiviert werden möchtest in deiner Berufung, lerne die Disziplin, die Dinge, die Gott dir sagt, sofort aufzuschreiben. Ich empfehle es in allen Bereichen, weißt du. Ob das jetzt Träume sind, die du bei Nacht hast, ob das Eindrücke sind, die Gott dir gibt, ob das irgendwas ist, was er dir im Lobpreis zeigt, ob das jetzt das ist, was du heute Abend empfängst, schreibe es immer gleich auf, weil sonst ist es weg. Ja, für ein Journal, was deine Träume angeht, auch deine Nachtträume, was prophetische Worte angeht, was Eindrücke angeht, weil sonst ist es weg. Aber was weg ist, kannst du nicht mehr bewegen. Das kannst du dir nicht mehr vor Augen halten. Du kannst es nicht mehr ersinnen. Und somit kannst du auch nicht mehr drauf zugehen. Und deswegen schreib es auf. Okay? Und dann, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dann tu es nicht auf dein Regal legen, sondern halt es dir vor Augen. Okay? Gut. Also, pass auf. Ich zeige euch jetzt, was wir machen. Wo habe ich meinen Stift? Nimm mal dein Traumbuch zur Hand, wenn du es dabei hast, wie ich es gesagt habe. Wenn nicht, gibt es hier noch Zettel. Dann müsstest du dir aber wahrscheinlich ein paar Zettel nehmen heute Abend, weil du wirst gleich merken, dass es ein bisschen umfangreicher ist, das Ganze. Braucht jemand noch einen Zettel? Wer hat nichts dabei zum Schreiben? Okay, euch ist vergeben. So, und dann? Stifte haben wir auch, ja. Nur nachher wieder zurück. Und dann notiere dir, pass auf, ich nehme einfach auch mein Buch, dann kann man das besser sehen. Und dann notiere dir oben drüber, hoffentlich schreibt er. Oh. Achso, ihr seht es nicht, ja. Haben wir vielleicht einen besseren Edding da? Der ist ziemlich mau. Haben wir da einen besseren? Ne? Okay. Also, du schreibst drüber, wo Gott will, dass ich stehe. Ich stehe. Was Gott will. Dass ich tue, habe, erreicht habe. Ja, das sind mal die Grundfragen. Wo Gott will, dass ich stehe, was Gott will, dass ich tue, was Gott will, dass ich habe, was Gott will, dass ich erreicht habe. Das sind mal so die Grundfragen. Ja? Und du bist dir dessen immer bewusst, er macht es immer über dein Wollen. Ja? Er macht es über dich, verstehst du? Es kommt nicht von irgendwo her, sondern es kommt in dir. Also wo Gott will, dass ich stehe, was Gott will, dass ich tue, was Gott will, dass ich habe, was Gott will, dass ich erreicht habe. Habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, pass auf, ich sag's gleich. Ne? Oder auch, was sichtbar werden soll, kannst du auch noch dazu nehmen. Aber das ist da im Prinzip schon drin, was Gott will, dass sichtbar wird in meinem Leben, können wir noch sagen. Dass sichtbar wird. So, aber das schreibst du oben drüber. Ja? Und dann machst du dir fünf Bereiche. Erstmal fünf Bereiche, die teilen wir dann auf in die zwei Jahre und fünf Jahre. Aber fünf Bereiche, A2 Spalten, möchte ich dir sagen. Also wenn du zum Beispiel ein Buch hast, dann nimmst du den ersten Bereich für die ersten beiden Seiten. Ja? Das heißt, hier hast du in 2 Jahren, hier hast du in 5 Jahren. Ja? Aber du hast hier nur einen Bereich. Der erste Bereich, für den du Gott fragst, und ich weiß nicht, ob du heute Abend es schaffst, Gott für alle diese Bereiche zu fragen. Du kannst natürlich zu Hause selber weitermachen. Und wir werden übrigens auch in meiner nächsten Stunde werden wir nochmal eine Ergänzungsrunde wahrscheinlich auch machen, wo wir nochmal das aktivieren und auch nochmal weiterhören, weil Gott wird ja auch noch weitere Dinge sagen. Der erste Bereich, für den du Gott hörst, ist dein geistliches Leben und dein geistlicher Dienst. Klar, mit Gott fängt alles an sowieso. Also erstens dein geistliches Leben und dein geistlicher Dienst. Das heißt, und ja, man könnte so sagen, du kannst da natürlich dann auch, das wird dir dann Gott zeigen, wenn du der Heilige Geist wird es dir zeigen, wenn du jetzt einfach auf ihn hörst, du kannst natürlich dann Unterbereiche machen, dein geistliches Leben, dein geistlicher Dienst, also zum Beispiel deine Beziehung zu Gott, ja. Also was möchtest du mit Gott erlebt haben in 2 Jahren, in 5 Jahren? Was weiß ich, zum Beispiel einmal durch das Weltall gereist oder entrückt an himmlische Orte oder was auch immer, verstehst du? Was auch immer der Heilige Geist dir zeigt, weißt du? Er will dir ja Dinge geben, ne? Amen. Einmal nach China gereist im Geist, während du eigentlich hier warst oder, weißt du, in deiner Beziehung zu Gott. Auch, natürlich auch, wo, was möchtest du in deiner Beziehung zu Gott, wo möchtest du dastehen? Intimität mit Gott, ja? Persönliches Kennen von Gott und so weiter. Das wird er dir zeigen, welche Bereiche du da drunter subsumieren sollst. Ja? Und genauso auch, was deinen geistlichen Dienst angeht. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, du bist jetzt Glory House Leiter, dann versteht sich ja von selbst, dass Gott dir, was deinen Dienst angeht, was zum Glory House sagt. Ja? Mitarbeiter, Wachstum, geistliches Wachstum, was auch immer er dir dann zu diesem Bereich sagt. Oder du kannst einen Unterbereich machen, Lobpreis, wenn du im Lobpreis bist. Oder einen Unterbereich Kinderdienst, wenn du im Kinderdienst bist. Oder einen Unterbereich Heilung, wenn du in Heilung bist. Oder Evangelisation, wenn du stark in Evangelisation unterwegs bist. Also du kannst begrenzenlos Unterbereiche machen, wo Gott einfach deinen geistlichen Dienst in den nächsten 2 bzw. 5 Jahren entwickeln will. Wie gesagt, du machst einfach 2 Spalten, ja, eines in 2 Jahren und eins in 5 Jahren. Ja? Und das machst du für jeden Bereich. Ja? Der erste Bereich, wie gesagt, ist dein geistlicher Dienst. Okay? Der zweite Bereich ist deine Familie. Ja? Deine Familie. Okay? Das ist jetzt sicherlich beim einen mehr, beim anderen weniger. Das kann zum Beispiel sich auf Familienplanung beziehen. Ja? Ja, vielleicht beginnt der Plan erstmal damit, deinen Mann zu finden oder deine Frau, wie auch immer. Kinder, aber auch zum Beispiel, dass Menschen in deiner Familie errettet werden. Ja, ich und mein Haus werden errettet werden. Was möchte Gott bewirken in diesem Bereich? Familie. Ja? Oder gemeinsamer Dienst deiner Kinder. Was soll sichtbar werden in den nächsten Jahren? dein Dienst mit deinen Kindern oder wie auch immer, alles, was sich auf Familie bezieht, kannst du, oder deine Ehe, ja? Ja, ich möchte in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall nochmal 2 Wochen Flitterwochen mit meinem Ehepartner gemacht haben oder wie auch immer als Beispiel. Wobei das dann spielt dann schon wieder in einen anderen Bereich rein, zu dem wir jetzt auch gleich noch kommen. Die Bereiche sind natürlich teilweise überlappend, das ist auch klar. Ne? Die Bereiche spielen natürlich auch ineinander rein. Du kannst auch Familie nicht von deinem geistlichen Dienst trennen und so weiter, das ist klar. Oder dann jetzt der dritte Bereich, dein Berufsleben. Ja? Dein Berufsleben. Ja? Ja, zum Beispiel, klar, sowas kannst du auch reinschreiben, doppeltes Gehalt oder was auch immer, Beförderung, neue Möglichkeiten, Ausbildung abgeschlossen oder was auch immer sich halt auf Beruf bezieht, Projekte, Ideen und so weiter. Ja? Und das vierte, und es spielt natürlich auch wieder ineinander, das vierte sind konkrete Projekte oder konkrete auch materielle Wünsche. Ja? Konkrete Projekte, Wünsche, ja. Also zum Beispiel Hausbau, ja? Oder neues Auto, ja? Oder ein bestimmtes Projekt, das du kreativ aufziehen möchtest. Deine Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Oder du möchtest ein Instrument lernen. Oder auch so persönliche Projekte wie ich möchte abnehmen. Ja, in 2 Jahren 50 Kilo, in 5 Jahren 100 Kilo oder wie viel auch immer. Und dann bist du entrückt, Halleluja. Dann bist du wie Henoch, dann muss er dich nehmen. Okay. Und der fünfte Bereich, den nehmen wir bewusst auch dazu, ich nenne es mal dein Fun-Leben. Also Fun und Freizeit, ja. Also zum Beispiel, du möchtest eine bestimmte Reise gemacht haben. Du möchtest so und so viele Länder besucht haben. Du möchtest einen bestimmten Sport betreiben oder einen Urlaub oder was auch immer. Fitness, keine Ahnung. Also ja, sagen, ich möchte in 2 Jahren möchte ich mindestens 150 Spielfilme gesehen haben. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so göttlich ist. Aber ich will dir damit einfach sagen, weißt du, Gott möchte auch dein Fun leben. Gott möchte, dass du auch Fun hast bei dem, was du tust. Das heißt, Gott möchte auch, dass du Spaß hast, auch mit verschiedenen Dingen. Natürlich ist es immer wichtig, dass es alles in der richtigen Gewichtung ist. Wenn jetzt nachher der Bereich Fun leben total voll ist, aber hier oben, da kommt irgendwie gar nichts, dann sind wahrscheinlich die Prioritäten nicht ganz richtig. Aber ich habe es dir ja bewusst in dieser Reihenfolge auch genannt, die Punkte. Ja? Aber Gott hat nichts dagegen, wenn du dir auch Ziele setzt, auch für deine Freizeit, was weiß ich, dein Hobby oder einfach den Fun, den Gott möchte, dass du auch hast, mit deiner Familie oder persönlich oder wie auch immer. Ja? Gott kann dir da Dinge zeigen. Okay? Also wie gesagt, bei all diesen Dingen, mach 2 Spalten, 2 Jahre, 5 Jahre. Also du kannst jeden Bereich, wenn du so ein Buch hast, kannst du jeden Bereich 2 Seiten machen. Ja? Einmal 2 Jahre, einmal 5 Jahre. Wenn du jetzt gleich anfängst zu hören, dann entscheide gleich am Anfang, ob du als erstes für 2 Jahre oder als erstes für 5 Jahre hörst. Ja? Also spring nicht ständig hin und her, weil sonst wird es chaotisch, sonst wird es schwierig für dich. Sondern sag, okay, ich höre als erstes in 2 Jahren und dann für in 5 Jahren. Du kannst es auch umgekehrt machen, du kannst mit dem weiteren anfangen und dann mit dem näheren, aber mach zuerst nur für einen Zeitraum, ja, damit du auf einen Zeitraum eingetunt bist, weil das ja auch zusammenpasst dann, ja, in 2 Jahren. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, in 2 Jahren will ich in meinem geistlichen Leben, was es immer, will ich dies und jenes hier in Deutschland erreicht haben, aber in 5 Jahren, sagt Gott, da sollst du in der Mission in Kenia sein oder sonst irgendwo, dann, wenn du das dann durcheinander bringst, die Zeiträume, dann wird es nicht, dann passt es nicht. Also deswegen beginn mit in 2 Jahren oder in 5 Jahren und dann mach den anderen Zeitraum. Okay? Denk dran, ich habe das letzte Mal schon gesagt, Gott hat kein Problem damit, wenn du groß denkst. Zu großes Denken ist keine Sünde. Gott kann man nicht überschätzen. Letztendlich, in seinen Möglichkeiten. Man kann ihn nur permanent unterschätzen. Das heißt, wenn du zu klein denkst, dann wird es dich limitieren. Wenn du zu groß denkst, dann wird es halt dazu führen, dass du vielleicht nicht alles erreichst, was du aufschreibst, aber es macht auch nichts. Du wirst auf jeden Fall alles erreichen, was Gott geplant hat. Also die Gefahr, zu klein zu denken, ist auf jeden Fall größer, als die zu groß zu denken. Das will ich dir damit sagen. Also sei mutig, ja? Sei mutig und kühn. Lass wirklich deinem Innersten freien Lauf, verstehst du? Sei auch nicht jetzt irgendwie religiös, irgendwie da eingeengt oder so. Oh, ich muss total brav sein oder irgendwie, weiß man, vielleicht manche haben noch so Prägungen drin. Ja, halte dich zu den niedrigen Dingen, nicht nach zu den hohen oder so irgendwas. Also das bezieht sich nicht darauf, dieser Bibelvers. Ja? Also diese religiösen Begrenzungen kannst du wegtun. Amen. Gott will tatsächlich, das muss dir klar sein, Gott will, dass du grenzenlos träumst mit ihm. Dass du große Träume. Nimm dir Abraham als Vorbild. Ich werde das nächste Mal noch ein paar andere Männer Gottes auch aus der Bibel erwähnen und dann wirst du sehen, dass es bei allen das Gleiche ist. Gott wollte immer, dass sie groß dachten. Ja, Gott hat kam nie mit klein-klein. Gott hat nie so klein-klein gemacht, sondern Gott hat immer große Visionen gegeben. Amen. Also er will, dass du deinen Blick erhebst. Weißt du, deine Umstände sagen dir Begrenzungen. Deine Umstände sagen dir begrenzte Möglichkeiten. Aber der Geist sagt unbegrenzt. Und deswegen heißt es bei Abraham, dass Gott zu ihm sagte, erhebe deine Augen und sieh. Amen. Mit anderen Worten, es ging nicht nur darum, dass er seine Augen erheben musste, weil die Sterne nun mal oben sind, sondern es ging auch darum, dass er innerlich seinen Blick erhebt. Das heißt, dass er wegschaut von dem, was ihn momentan scheinbar limitiert hat. Du musst wegschauen, auch von deiner momentanen Befindlichkeit. Vielleicht fühlst du dich momentan irgendwie eingeengt, gerade in deiner Situation oder die Umstände scheinen dir fast wie über den Kopf gewachsen zu sein oder wie auch immer, verstehst du? Schau davon völlig weg. Ja? Gott möchte, dass du mit ihm träumst. Es geht auch nicht darum, dass du irgendein Limit setzt, was Finanzen angeht oder so irgendwas, verstehst du? Träume einfach in dem Bewusstsein, dass auch all das Geld, das du dafür brauchst, dann da ist. Amen, weil was Gott in Auftrag gibt, finanziert er auch. Ja? Weil das wäre sonst auch so ein Limit. Das sagt, ja, das kann ich mir sowieso nie leisten oder so. Ja? Mag sein, dass du es dir momentan nicht leisten kannst, aber wenn es dann soweit ist, in 2 Jahren oder in 5 Jahren oder wann auch immer, dann wirst du es dir leisten können. Ja? Weil Gott einfach die Dinge finanziert, die er in Auftrag gibt. Okay, also, wir machen Folgendes. Du hast jetzt gleich 25 Minuten Zeit. Wir können schon mal die Musik anmachen im Hintergrund. Ich werde zum Anfang beten und alle anderen Geister binden und gleichzeitig den Geist des Glaubens, der Kühnheit, des sich fallen lassens freisetzen. Du lässt dich einfach fallen hinein. Du machst dir einfach bewusst, ja, Gott will mit mir träumen. Ja? Oder machen wir es einfach so, bete einfach vielleicht zum Anfang mit mir zusammen. Sag einfach, danke Vater, dass du mich einlädst, mit dir zu träumen. Danke für diese persönliche Audienz jetzt. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du in mir die Träume Gottes lebendig machst. Das, was er vor Grundlegung der Welt in mich hineingelegt hat. Danke, dass es jetzt angefacht wird und an die Oberfläche kommt. Ich entscheide mich für den Geist des Glaubens. Ich entscheide mich, meinen Blick zu erheben und mit Kühnheit Ausschau zu halten, um zu sehen, was ich sehe und um zu hören, was ich höre. Und um zu erspüren, was ich spüre. Und ich danke dir, Vater, dass du in mein Herz eine Sicht hineinlegst, wo ich in 2 Jahren stehe, was in 2 Jahren in meinem Leben passiert ist und was ich in 5 Jahren erreicht habe. Danke, dass du zu mir sprichst. Ich träume jetzt mit dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und dann kannst du einfach in dich hineinhören, beginnen, auf den Geist zu hören. Und du kannst anfangen mit dem Bereich, wo du als erstes anfangen möchtest. Ja, ja, du darfst ja auch gerne einen Platz irgendwo ein bisschen weiter weg suchen. Du musst ja nicht da sitzen bleiben, wo du bist. Genau, machen wir eine kurze Möglichkeit, um Platz zu wechseln. Kurze Platzwechselmöglichkeit. So, wir haben ja noch Plätze da drüben auch. Ja, wenn du ein bisschen mehr Ruhe möchtest. Und die übrigens, die in Israel waren, die erinnern sich, da haben wir was Ähnliches gemacht, erinnere ich mich gerade dran, am Ort der Berufung durch Petrus. Das war ein bisschen ähnlich, aber heute ist es etwas umfassender, ja, was ich dir heute gegeben habe. Also, Und dann lässt du dich einfach führen, wo du beginnst, einfach mit welchem Bereich du beginnst. Wie gesagt, entscheide dich als erstes, sag, okay, irgendwie 2 Jahre, das spricht mich jetzt gleich erstmal mehr an. Dann fängst du mit 2 Jahren an. Oder wenn du sagst, na, 5 Jahre spricht mich mehr an, dann fängst du mit 5 Jahren an. Und dann beginnst du einfach mit dem Bereich, der dich als erstes anspricht und beginnst einfach Dinge zu notieren. Prüf es jetzt nicht, während du das aufschreibst. Ja? Wenn diese Zeit zu Ende ist, dann kannst du es immer noch prüfen. Aber jetzt prüfst du es nicht. Jetzt schreibst du einfach auf, was du bekommst. Ja? Du vertraust einfach darauf, dass es der Fluss Gottes ist. Du kannst es immer noch hinterher dann dir anschauen. Du musst dir jetzt nicht überlegen, oh, ist das realistisch? Oh, wie ist das möglich? Oder irgendwie so. Es geht jetzt nicht darum, du musst jetzt nicht die komplette Durchführung dir überlegen. Sondern es geht einfach nur darum, die Träume Gottes für dein Leben zu erspüren. Halleluja. Es kann ein inneres Ziehen sein, ein inneres Wollen. Oder es kann etwas sein, was du siehst. Oder es kann etwas sein, was du einfach, wo einfach Gott zu dir ein Wort spricht. Ja? Wie zu Jeremia, wo er gesagt hat, ja, von Mutterleib an habe ich dich berufen, zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt. Wie auch immer es kommt, du beginnst es dann einfach in Worte zu fassen. Wenn es nicht direkt in Worten, nicht als Diktat kommt, dann fasse einfach in Worte, was er dein Herz als Eindruck gegeben hat. Dann fass einfach diesen Eindruck in Worte oder fass diese Vision in Worte, was du gesehen hast. Ja? Aber am Ende fass es in Worte, sodass man es, wie Habakuk gesagt hat, geläufig lesen kann. Also mit anderen Worten, dass du auch hinterher noch verstehst, was du geschrieben hast. Okay? Hallo, machen wir die Musik ein bisschen lauter. Klein bisschen. Nur ein klein bisschen, das ist zu laut. Ja. Klein, genau, ein klein bisschen, ja. So. Okay, also jetzt darfst du beginnen. Halleluja. Der Heilige Geist redet. Es geht heute Abend nicht unbedingt darum, dass du jetzt dein komplettes Traumbuch füllst, sondern es geht darum, in erster Linie geht es darum, dass das in dir aktiviert wird, einfach, dass du siehst, wie es funktioniert und dass du auch siehst, dass es funktioniert, sodass du es selber weiter praktizieren kannst. Manche von euch haben es ja schon praktiziert, sicherlich auch die letzten Jahre schon. Wir hatten schon mal vor drei Jahren, glaube ich, schon mal gepredigt über das ganze Thema Träume und Visionen. Und da haben einige ja sich schon ein Traumbuch angeschafft. Du hast heute Abend einfach weitere Ergänzungen bekommen. Interessant ist sicherlich auch, das mal abzugleichen mit dem, was du schon in deinem Traumbuch bisher geschrieben hast, wie das so zusammenpasst, oder auch immer mal wieder zu schauen, wie du so im Plan liegst. Ich habe so festgestellt, insgesamt, wenn ich so mein Traumbuch so anschaue aus den letzten Jahren, ich habe festgestellt, die Dinge kommen alle zustande, nur teilweise passieren sie nicht ganz so schnell, wie ich es gedacht habe, vom Zeitraum her. Aber das ist auch nicht unbedingt so tragisch. Natürlich kann man sagen, okay, Herr, beschleunige noch weiter. Aber es ist einfach interessant zu sehen, wie Gott arbeitet. Ne? Und so kannst du einfach immer wieder darauf schauen. Das Wichtigste ist ja, dass du es dir weiter vor Augen hältst. Ich werde in meiner nächsten Stunde werde ich noch einige Dinge dir auch zum Umgang mit diesen Träumen sagen. Es gibt noch mehr als nur vor Augen halten. Das sind auch andere Aspekte wichtig im Umgang damit. Und vielleicht werden wir es einfach auch so machen, dass wir in der nächsten Stunde, also bring auf jeden Fall vorsichtshalber dein Traumbuch mit, weil vielleicht machen wir auch nochmal einfach eine ähnliche Aktivierung, wo du einfach das, was du heute empfangen hast, weiter ergänzen kannst, nochmal drüber schauen kannst, was dazu kommt. Oder auch, natürlich kannst du das auch zu Hause tun. Aber ich denke, wir werden wahrscheinlich nochmal eine zweite Aktivierung auch machen, vielleicht auch nochmal ein bisschen modifiziert, je nachdem. Also bring auf jeden Fall in der nächsten Stunde auch dein Traumbuch wieder mit, weil wir wollen da weiter dranbleiben. Es gibt noch vieles zu dem Thema zu sagen. Die nächsten Stunden, wir werden noch einige Stunden zu dem Thema machen, also mindestens zwei auf jeden Fall. Einfach damit das in dir richtig grundgelegt ist. Weil ich sage immer so, als Glory Lifer, also Herrlichkeitslebenschristen, sind wir erstens leben wir herrlichkeitsorientiert. Das ergibt sich von selbst, weil wir Herrlichkeitsleben Christen sind. Also leben wir herrlichkeitsorientiert. Das heißt, wir orientieren uns auf das, was droben ist. Ja, nicht auf die Umstände, nicht auf das Sichtbare, wir orientieren uns auf Gott, nicht auf den Teufel und so weiter. All diese Aspekte sind da drin. Und das Zweite ist aber auch, ein Herrlichkeitschrist lebt visionsorientiert. Ja, das heißt, er hat Ziel und Sinn in seinem Leben, er hat Zweck in seinem Leben. Der arbeitet und lebt visionsorientiert. Er lebt nicht einfach nur in den Tag hinein. Herrlichkeitschristen sind nicht einfach so, ich habe es letzte Mal schon gesagt, irgendwie über dem 5 Meter über dem Boden schwebende, meditierende, pseudobuddhistische, was auch immer, Geistwesen, sondern sie leben herrlichkeitsorientiert, aber gleichzeitig sind sie geerdet hier auf der Erde. Das heißt, sie leben konkrete Dinge aus, die Gott ihnen gibt, und sie verändern konkret ihre Welt. Amen. Also sag mal, ich verändere konkret meine Welt. Danke, Vater, für deine Träume für mein Leben. Danke für alles, was du zu mir gesprochen hast. Ich schätze es. Ich ehre es. Ich nehme es. Und ich gehe darauf zu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Mal kurze Nachfrage. Wer von euch hat zu allen Bereichen etwas aufschreiben können? Okay, einige. Wer hat zu einigen Bereichen etwas aufschreiben können? Wer konnte gar nichts aufschreiben? Okay. Wer konnte zu beiden Zeiträumen was aufschreiben? Zu 2 Jahren und 5 Jahren? Okay. Wer konnte nur zu einem Zeitraum was aufschreiben? Okay. Gut, also du hast noch einiges, was du noch weiter ausgestalten kannst. Also ich glaube, wir werden das, denke ich, noch ein zweites Mal machen, auch eine ähnliche Aktivierung. Und dann kannst du die Lücken weiter füllen. Aber wie gesagt, es ist in dir aktiviert, du kannst zu Hause damit weitergehen. Das nächste Mal werde ich dir sagen, wie du damit umgehst und wie du damit weiter vorangehst, sodass es auch tatsächlich zustande kommt, was du gesehen hast. Amen. Sag danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch fanden es gut? Also wie viele von euch hat es was gebracht? Das wollte ich damit sagen. Okay, super. Wie viele von euch werden auf die Dinge zugehen, die sie gesehen haben? Oder gehört? Oder ja, Halleluja. Wie viele, ich meine, eine interessante Frage. Wie viele von euch sind begeistert über das, was du gehört, gesehen oder gespürt hast? Wow. Das ist ein gutes Zeichen. Amen. Halleluja. Leichtes Flattern in der Magengegend. Okay, das kann auch dabei sein. Das gehört zum Glauben. Glaube ist immer Risiko. Amen. Aber wenn es dich begeistert, verstehst du, dann ist es ein gutes Zeichen, weil er hat in dir das Wollen vollbracht, dann wird er auch das Vollbringen. Das, was du wovon du begeistert bist, begeistert, verstehst du, das kann der Geist in dir hervorbringen. Amen. Preist den Herrn. Zum Schluss. Heute ist ein bisschen länger gegangen, aber wie gesagt, wegen der Aktivierung, das musste sein. Das nächste Mal geht es wieder etwas kürzer. Aber jetzt zum Schluss sammeln wir noch eine Sammlung ein, nehmen wir noch eine Sammlung ein. Das heißt, du hast die Gelegenheit, hinein zu säen. Wer träumt, ist auch immer ein Sämann. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt, da werde ich auch noch einiges dazu sagen. Die nächsten Male, wie auch Säen mit Träumen zusammenhängt und wie das miteinander zusammenpasst. Die Träumer in der Bibel waren alles Säleute. Das heißt, heute Abend darfst du säen. Weißt du, pass mal auf, es ist tatsächlich so, ich habe das in meinem Leben festgestellt, ich kann mich teilweise noch genau erinnern an den Tag, an dem ich das erste Mal in Bezug auf einen spezifischen Traum gesät habe. Der Tag, an dem ich gesagt habe, so, in diesen Traum hinein säe ich jetzt ganz bewusst mein Saatkorn, der Tag ist mir in Erinnerung, weil an dem Tag habe ich das wie festgemacht. Ich weiß zum Beispiel noch einmal, da habe ich gesät, ganz bewusst hineingesät in meinen Reisedienst. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich keinen Reisedienst, aber ich habe hineingesät. Und ich weiß es noch wie heute, weil das war der erste Tag, an dem ich mich begonnen habe, in diese Richtung wirklich zu bewegen. Damit habe ich es vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt wie versiegelt. Ich habe es festgemacht, ich habe gesagt, jawohl, in diese Richtung gehe ich. Verstehst du? Und so ist tatsächlich ein Saatkorn ist wie ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ja, Herr, ich meine es ernst damit. Ja, Herr, in diese Richtung gehe ich. Ja, Herr, da investiere ich mein Leben hinein. Verstehst du? Du gibst dem damit Gewicht in der unsichtbaren Welt. Und deswegen einfach frag jetzt den Heiligen Geist, was du säen sollst, spezifisch auch in Bezug auf die Träume und Visionen, die du gehabt hast. Vielleicht in Bezug auf einen spezifischen Traum, auch den du gehabt hast. Kann auch sein, dass er dir einen speziellen zeigt, wo du sagst, jawohl, und da säst du heute Abend hinein. Ganz spezifisch. Weil das ist wie ein Marker, ja? Das ist wie so ein Marker in der unsichtbaren Welt, wie so ein Gedenkstein. Ja? Im Alten Bund haben sie immer so Gedenksteine aufgerichtet, ja? Für bestimmte Dinge, die sie erreicht haben oder wo sie auch teilweise noch nicht erreicht hatten, aber wo sie gesagt haben, hier haben wir uns entschieden, ja? Haben sie einen Gedenkstein gemacht. Und genau das ist tatsächlich so ein Saatkorn, wenn du es bewusst verbindest mit deinem Traum, dann ist es wie ein Gedenkstein in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wo du sagst, jawohl, in diese Richtung gehe ich, jawohl, das meine ich ernst. Jawohl, ab heute geht's los. Amen. Also, frag den Heiligen Geist, was du säen sollst in Bezug auf deinen Traum oder einen deiner Träume und dann tust du es hinein.